wovor hast du Angst? Sag mir, warum du nicht mehr kannst. Warum du denkst, dass nichts mehr geht. Ganz plötzlich glaubst, es sei zu spät. Sag mir, wovor läufst du weg? Vor all den Lügen und dem Dreck. Weiß nicht weshalb und nicht wohin. Und fragst dich plötzlich nach dem Sinn. Nach dem Sinn. Alles dir in Schatten an die Tür. Alles beißt sich fest wie ein Geschwür. Angst hat dich fest in ihrer Hand. Angst hat dich entmacht.